Mission All 6 von Sunshine Live. Wir sind in der 100. Stunde. 30 Minuten noch, dann geht's rüber ins Kinky Palace nach Sinsheim. So, Welcome to the Club Christmas Rave Party. Einer der größten Welcome to the Clubs des Jahres. Kann man das so sagen? Welcome to the Clubs? Ah, grammatikalisch nicht ganz korrekt, aber wen stört das schon an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag, wo noch dermaßen der Bär rollen wird in Sinsheim mit 22 DJs auf drei Floors. Es gibt einen Main Floor, wo das kommt, was ihr von Kinky gewohnt seid. Es gibt eine House Area. Es gibt einen Hardstyle Club. Und es gibt 22 DJs auf drei Floors. Mit dabei Jay Frog, Star Splash, Arca, Frankie Tunes, Floor Filler, Techno Boy, Clubbing Man, Sequenzer, Budo und Serrano, Plutonium Boy, Melanie Dietria, Central 7, DJ Coco Faye, DJ Wack, Frank Raven, Soda Freak, die Dancefloor Saints, Stefano Prada, Oscar de la Fuente, DJ Goldfinger. Den habe ich noch vergessen. Habe ich DJ Shock genannt? Er ist mir böse. Deswegen nenne ich ihn lieber zweimal. DJ Shock. Und natürlich die Residents aus dem Kinky, Beta 4, DJ Live, DJ Houseflow. Das alles ab 22 Uhr, 8 Stunden lang, die längste Live-Übertragung im Rahmen der Next Mission aus 6. Zwei Mails habe ich noch reinbekommen. Ich habe gesagt, wir machen eine kleine Mailrunde nochmal. Hallo Sunshine Live Team, ich finde eure Live-Übertragung wirklich nur geil. Aber dummerweise habe ich so einen lieben Chef, der mir keinen Urlaub geben wollte. Also im Januar habe ich dann frei, toll. Ja, da ist die Mixmission dann auch vorbei, mein lieber Andreas. Also wann steigt mal wieder was in der Region Nürnberg, Bamberg, Vamos, ich vermisse euch, schluchz. Ich kann mir nur die Club Attack empfehlen. Da sind viele der DJs, die heute Abend im Kinky auflegen, auch dabei. Der Shock zum Beispiel, der Sequenzer zum Beispiel. Ich glaube, Tommy Serrano ist auch dabei. Werde ich sogar noch auflegen. Der Warmduscher ist damit dabei. Aber das ist auch eine fette Party. Es ist am 28. in Bayreuth, in Halifax, Himmelkronen. DJ Dean ist auch dabei. Der ist gar nicht im Kinky heute Abend dabei. Das ist auch eine fette Party. Nur für dich machen wir das dann. Na, Andreas? Okay. Ah, noch eine Mail. Hallo, liebes Sunshine Live Team. Liebe Grüße an das gesamte Team. Ihr habt jedes Jahr voll die fette Mucke am Start. Aber was habe ich anderes erwartet vom besten Sender der Welt? Kann nun doch nicht am Christmas Rave teilnehmen, da mein Kumpel krank im Bett ist und hoffe, dass ich nächstes Jahr ins Kinky komme. Nun höre ich eben am Radio die fette Party. Leider. Liebe Grüße aus Wiesbaden, Thorsten. Ein treuer Stammhörer. Thorsten, so ein treuer Stammhörer kannst du gar nicht sein. Wer sich davon abschrecken lässt, dass der Kumpel krank ist, das habe ich ja noch nie gehört als Ausrede. Kumpel krank. Mein rechter Fuß hat Fußpilz, deswegen kann er nicht zur Party kommen, oder wie? Na okay, du bist entschuldigt. Ich glaube, es werden genügend andere da sein. Thorsten, sei nicht traurig, wird auch eine fette Live-Übertragung werden. In 26 Minuten geht's los. Wir schalten um Punkt 22 Uhr rüber nach Sinsheim. Solange dürft ihr noch genießen. Den Mix der 100. Stunde Trackstorm Mix Mission 06 von Mark Sherry

Trackstore Mix Mission Hour 6 bei Sunshine Live. Das war die 100. Stunde mit Mark Sherry von Public Domain. Playlist ist online unter www.sunshine-live.de. Eine Bitte an euch, bitte meldet uns nicht zu, wenn ihr meine Playliste nicht findet. Denn dann ist es tatsächlich so, dass es keine Playliste von denen gab. Manchmal kriegen wir Mixer und keine Playlist dazu. Das ist böse, aber es passiert eben. Okay, Freunde, gleich geht's los. Um Punkt 22 Uhr schalten wir rüber ins Kinky Palace nach Sinsheim. Zum Welcome to the Club Christmas Rave. Ich bin ja so aufgeregt. Gleich wird euch Tommy begrüßen. Und Falk ist auch drüben. Die beiden führen euch dann durch die 101. bis 108. Stunde. Die kommen allesamt aus dem Kinky Palace in Sinsheim vom Welcome to the Club Christmas Rave mit 22 DJs. Von drei Floors, ein House Floor, eine Hardstyle Area, ein Main Floor. Und es wird richtig, richtig fett. Ich erspare mir an dieser Stelle nochmal alle DJs aufzuzählen, denn das werden mit Sicherheit die beiden Jungs jetzt gleich drüben tun. Alles, was mir bleibt, ist, euch zu sagen, dass ich hoffe, dass wir uns gleich im Kinky wiedersehen. Ich werde natürlich gleich rüberfahren. Ich bin Erik, wünsche euch viel Spaß jetzt bei Welcome to the Club, dem Christmas Rave. Und hier ist der Countdown. Und bei Null geht's rüber ins Kinky Palace nach Sinsheim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Gas.